Jonathan für seinen Teil lag meistens in seinem blau-weiß gestreiften Paul Stewart Pyjama auf dem Sofa, aß selbstgebackenes Vollkornbrot mit Oliven-Tapenade und den Hackbraten und musterte die Ufersicherung aus Eichen und Buchen und Zedern bis hinunter zu dem hässlichen Fluss. Welchen Reiz hatte dieser Ort bloß für Charlotte, dass weder die Ehe noch das neue Leben mit ihm, ohne die geringsten Geldsorgen, die Idee eines großen neuen Hauses am Hudson River unwiderstehlich machten? Durch die gläserne Schiebetür sah Jonathan auf ein großes Baumhaus, das Charlottes Kinder oder sonst wer in die Arme einer riesigen Blutbuche gebaut hatten. Er konnte drei Ebenen und Tritte erkennen, die in die dicke Rinde genagelt waren. Von oben hingen mehrere Tarzanseile herab. Allerdings war es über die Jahre ziemlich heruntergekommen. Die Kinder waren mittlerweile in den 20ern, lebten in Irland und kamen selten nach Hause. Er hatte noch keines von ihnen kennengelernt. Das kam ihm alles merkwürdig vor. Die dicken Seile waren faserig und grau und verwittert, einige der Tritte waren abgefallen. Ein paar Balken des Hauses waren durchgefault. Gefährlich war das. Im Grunde war das gesamte Grundstück vernachlässigt und verwahrlost, ebenso die Beete und Pflanzungen und die Stützmauer, die den Garten von dem tiefen Wasserlauf und dem Wald trennte. In allen Bäumen gab es tote Äste, die herunterfallen und Schaden anrichten konnten. Auch das Haus selbst zeigte erste Anzeichen. Die Aufhängungen der Regenrinnen mussten überholt werden, abgehängte Decken mussten belüftet werden, eine alte Fernsehantenne hätte schon längst vom Schornstein entfernt werden müssen. Das Flachdach brauchte garantiert eine neue Acrylversiegelung. In einer Ecke der Esszimmerdecke saß ein schorfig aussehender brauner Wasserfleck wie ein Krebsgeschwür, wo Charlotte zwar schon was hatte machen lassen, aber anscheinend war es ihr egal. Schließlich sah sie selbst phänomenal aus, konnte den Beduinen Sand verkaufen und den Papst verführen. Manch anderes sah sie nicht so eng, aber hier sollte sich nichts ändern, obwohl sie Jonathan irgendwie in ihr Leben eingeladen hatte und durchaus mochte alles in allem. Sie mochte ihn, mochte seine Persönlichkeit, sein XXL des mittleren Westens, Maß und Übermaß von ihm, von dem er einst gedacht hatte, nur Mary Lynn könne es lieben. Eine Ungereimtheit, wie Charlotte auch auf ihre Weise. Sie hatten sich über Jonathans Geld geeinigt. Seine Tochter bekam einen dicken Treuhänderfonds, von dem sie problemlos ein Leben ohne Arbeit finanzieren konnte, falls die Welt nicht unterging. Charlotte würde im Falle seines Todes lässige 4 Millionen kriegen, sagte aber, die wolle sie eigentlich gar nicht. Auf 5 Millionen wollte Jonathan direkten Zugriff behalten als Spielgeld für Lebenskosten und Reisen, um zusammen mit Charlotte was zu unternehmen. Den Rest des Geldes beließ er in Bales Technologiefonds, wo es anscheinend nichts anderes tat, als mehr und mehr und immer mehr zu werden. Irgendwann würde der Löwenanteil wohltätigen Zwecken zugeführt werden, darunter auch seiner Schule, die Jonathan gern aus eigener Tasche von Grund auf neu gebaut hätte, weil es Zank im Vorstand gab und einige Mitglieder zurückgetreten waren. Die Reparaturen an Charlottes abbröckelndem Haus hätte er mit links stemmen können und hätte es auch getan, leicht widerstrebend, aber anscheinend wollte sie das nicht. Also, beschloss er, würde er nicht weiter darüber nachdenken und er wusste, nach gar nicht mal so viel Zeit würde es ihm leicht fallen, das alles zu vergessen. Am Montagabend, als Charlotte und er mit den guten Nachrichten über Jonathans Wunde aus der Stadt zurückkamen, in 2 Tagen würden sie nach Owl's Head fliegen, machte sie ihm einen Martini, der Chirurg erlaubte genau einen, und sich selbst einen Gin Highball, ihren Lieblingsdrink, setzte sich an das Panoramafenster und schaute in die Dämmerung. Der Wald wandelte sich von Formen zu Schatten, und das große Baumhaus war nicht mehr zu erkennen. Eine sanfte Brise von Norden her hatte sie dazu verführt, die Schiebetür zu öffnen und die Heizkörper an den Fenstern auszuschalten. Jonathan lag wieder auf dem Sofa und beschäftigte sich mit dem Martini, der auf seinem Bauch stand. Charlotte drehte ihm den Rücken zu. Ihre schöne Silhouette stand im Gegenlicht vor dem Frühlingshimmel. Im Wald, wo es einen versteckten Weiher gab, quakten die Frösche. Ein magischer Moment, fand Jonathan, sogar an diesem Ort. Eine lange Zeit lag er da und sagte nichts. Der Schmerz unter seinem Adamsapfel, wo sie reingegangen waren, pochte dumpf. Eiswürfel klingelten in Charlottes Glas. Die feine, glatte Oberfläche ihrer Seidenhose verschob sich, wenn sie die Beine übereinander schlug. Ein Armreif klirrte leicht an einen anderen Armreif. Sie seufzte sehr tief. So ein Seufzen hatte er eigentlich noch nie gehört, weder von Charlotte noch von irgendjemandem sonst. Nicht mal, als Mary Lynn vor seinen Augen am Frühstückstisch gestorben war. So einen Seufzer konnte man sich in einem Roman vorstellen, in Tess von den D'Urbervilles oder einem dieser schaurigen Bücher. Ein Seufzer, der in dem herabsinkenden Frühlingsdunkel vielsagender klang als alles, was er je gehört hatte, wie eine Klage aus tiefstem Herzen. Einen kurzen Augenblick lang fühlte er sich schrecklich, allein und bedürftig. Nichts konnte diesem Bedürfnis angemessen entsprechen, und er selbst kam sich völlig unzulänglich vor, Charlotte gegenüber, seiner Frau, die er liebte. Denn er wollte, auch wenn seinem Bedürfnis nichts genügen konnte, selbst gern adäquat sein. Aus dem großen Fundus seiner Gefühle wollte er Charlotte alles geben, jedes kleine bisschen, das sie brauchen könnte. Er überlegte, ob er vom Sofa aufstehen, den leeren Raum zwischen ihnen durchqueren und ihr eine Hand auf die schmale Schulter legen sollte. Sonst nichts, keine Worte. Aber das kam ihm auch nicht richtig vor. Vielleicht gab es gerade nichts Richtiges, aber dies war ein magischer Moment für sie beide. So dass er schließlich, in möglichst unbesorgtem Ton und nach einem Schluck von seinem immer noch kalten Martini, fragte, »Was geht dir denn durch dein verträumtes Köpfchen?« Charlotte lächelte im Halbdunkeln. »Ach, nichts.« »Normalerweise geht bei mir im Kopf nicht gerade viel vor sich, Johnny. Manchmal habe ich einfach irgendein Gefühl und lasse es mich ganz erfüllen. Kennst du das nicht?« »Doch«, sagte er. »Na, dann...« »Ich suche aber immer Worte für meine Gefühle«, sagte Jonathan. Halb fiel ihm etwas aus dem Studium ein, irgendwas von Archibald MacLeish, aber er kam nicht auf den Wortlaut. Sowieso, aber gleich dem, na, typisch Jonathan, sagte Charlotte. »Es müssen ja nicht die richtigen Worte sein«, sagte er. »Manchmal können die falschen genauso gut funktionieren, manchmal sogar besser.« bestätigte Charlotte. »Also, was für Worte würdest du dem Gefühl zuordnen, das dich gerade so seufzen ließ?« »Ach«, sagte Charlotte und schüttelte ihre goldenen Haare, als wollte sie eine Verwirrung abschütteln, dann strich sie sie mit beiden Händen nach hinten und schüttelte sie noch einmal aus. Jonathan wurde seltsam zumute, so als wäre er nicht im selben Raum mit ihr, säße irgendwo hoch oben an der Decke, wenn die Decke hoch gewesen wäre. Irgendwo, von wo er sich nicht mit Charlotte verständigen konnte. »Mal sehen«, sagte sie langsam. »Ich würde sagen, die Worte, die dazu passen, wie ich mich gefühlt habe und die mich zu dem Seufzer gebracht haben, ich habe keine Albträume mehr. Insbesondere nicht mehr den, wo ich in irgendeinem Kurs an der Uni die Abschlussprüfung machen soll. Nur war ich das ganze Semester über nicht da und jetzt komme ich in Panik. Sowas habe ich nicht mehr. Francis hatte solche Träume auch, hat er mir gesagt. Er glaubte, zu sowas könnte es kommen, wenn man auf eine Jesuitenschule gegangen ist. Dabei bin ich das gar nicht. Also, wolltest du das hören? Hat Mary Lynn je geseufzt?« Charlotte schaute immer weiter in das stille Gitternetz der Bäume. Er musterte sie durchdringend in dem fast verloschenen Licht. Ganz kurz zischte draußen eine Fledermaus vor dem Fenster entlang. Nein, ich kann mich nicht erinnern, dass sie je geseufzt hätte. Sie war wohl nicht der seufzende Typ Frau. Er rechnete damit, dass das Charlotte zu irgendeiner Antwort anstacheln würde. Zum Beispiel, na, das muss ja irgendwas beweisen. Oder, dann muss sie ja sehr glücklich gewesen sein. Oder, jeder Mensch ist halt anders. Aber sie sagte nichts, überhaupt nichts. Er lag unbehaglich auf der Seite mit seinem warm gewordenen Martini, in dem der Gin flach und metallisch schmeckte. Charlotte saß da, keine Silhouette mehr, aber sehr still, und schaute in die junge Nacht hinaus. Er konnte keinen Atem hören, kein Eis in ihrem Glas, keine Armreifen. Sie schien mit dem Gedanken, der sie zum Seufzen gebracht hatte, fertig zu sein und froh, dass ihm keiner nachgefolgt war. »Wie geht's deinem armen Hals, mein Schatz?« fragte sie schließlich und schüttelte ihre goldenen Haare noch einmal, als wollte sie sich wachrütteln. »Gut, ziemlich gut«, sagte Jonathan, »ich werd's überleben.« »Na klar«, sagte sie, »wir werden es uns mit Byron und Tweedy schön machen. Es ist immer so nett da oben. Vielleicht gehen wir segeln.« »Das wäre toll«, sagte Jonathan und stellte sich vor, wie sie schnell dahin segelten, eine aufkommende Brise im Rücken. »Nachts wird es kalt werden, das ist immer so«, sagte sie. Dann stand Charlotte auf und streckte und reckte sich im Dunkeln. Mondlicht sickerte durch die Schiebetür herein und erreichte ihren langen Körper. Sie gähnte und ging ohne ein weiteres Wort hinaus. Er hörte, wie ihre Badezimmertür zufiel, das Licht mit einem Klicken anging, Wasser lief, und er hörte Charlotte summen, dann singen einen Song von den Doobie Brothers, den sie immer gemocht hatte. »This is it, make no mistake where you are, your back's in the corner.« Auf dem Flug nach Owlshead schwebte die Landkarte der Küste von New England sanft unter ihnen entlang. Ihre nicht ganz grün besiedelten Ufer, die große Narragansett-Halbinsel, Boston und das Cape, bis hoch zur diamantenen Küste von Maine. Die ganze Zeit dachte Charlotte auf dem hinteren Sitz eingehend und ausschließlich über Jonathan nach, der in seiner beigen Popelinjacke schwerfällig auf den Co-Pilotensitz neben Byron gezwängt dasaß, am Hals bandagiert und begeistert von Englisch als zweiter Sprache erzählte. Umhüllt vom Lärm der Motoren wurde Charlotte langsam klar, dass sie nicht die perfekte Ehepartnerin für Jonathan Bell war, obwohl sie ja mit ihm verheiratet war und ihn sehr mochte. Jonathan war offensichtlich jemand, der an immer größere Nähe glaubte, daran, dass sich Komplikationen gemeinsam bewältigen ließen, dass schwer zu überstehende Reibungen zu einer Vertiefung der Intimität und des Wissens umeinander führte. Was für sie wirklich nicht galt, sie war einfach nicht so ein Mensch, nie gewesen. Ihr schwante, dass sie diese Diskrepanz mit der Zeit sehr unglücklich machen würde, denn das hieß ja, ein Element, das einem von ihnen äußerst wichtig war, würde immer fehlen bzw. zu stark vertreten sein. Und dies, diese Absenz oder auch Präsenz, würde Jonathan als fehlende Wertschätzung empfinden. Es würde ihn ablenken. Er würde zu sehr insistieren und sich missverstanden fühlen, was wiederum sie äußerst unglücklich machen würde. Ihr kam der Gedanke, viel zu spät, aber nicht zum ersten Mal, dass der ferne Francis Dolan wahrscheinlich der ebenso perfekte Partner für sie gewesen war wie Marilyn für Jonathan. Wie oft stellte sich wohl heraus, dass die erste Ehe doch die beste war. Die meisten Menschen begriffen das nicht. Aus dem Flugzeugfenster erblickte Charlotte andere kleine Flugzeuge, die vom Logan Airport starteten, sich langsam emporschoben und verschwanden. Möglicherweise, dachte sie, hätte sie nicht noch einmal heiraten sollen und schon gar nicht den armen Jonathan. Da war etwas Vorhersehbares passiert. Sie, Charlotte, stellte sich nun schlicht als die Frau heraus, als die sie sich schon immer kannte, auch als sie Jonathan an jenem sonnigen Tag den Loft auf der Watt Street verkaufte und so entzückt von ihm war. Aus irgendeinem Grund hatte sie sich selbst aus den Augen verloren, nicht mehr aufgepasst, vielleicht auch nicht mehr an die Charlotte Porter aus Alpine geglaubt. Sie hatte sich von Jonathan gewünscht, dass er sie um ihrer selbst willen mochte, meinetwegen auch anbetete, aber mehr wollte sie für ihn nicht sein. Schon gar nicht ein Mensch, in den er tiefer eindrang, den er erforschte, den er zu ergründen und zu erlernen hoffte, wie eine zweite Sprache. Er sollte sie einfach in Ruhe lassen. Bloß was? Sie wusste es nicht. So ein Mist. Was immer sie Jonathan nicht gab, die Worte konnte sie sehr wohl sagen, aber sie verstand sie eigentlich gar nicht, hatte die gute, liebende und fügsame Mary Lynn, die ihr ziemlich Schnuppe war, ihm in Vollkommenheit gegeben. Sie waren jung, alles war neu gewesen. Die Welt hatte aus einer Überraschung nach der anderen bestanden. Dann verging die Zeit. Die Überraschungen waren irgendwann kein entscheidender Faktor mehr und sie hatten sich aneinander gewöhnt. All das hatte Jonathan niemals so gesagt. Das war bestimmt völlig normal und gut gewesen auf seine Weise. Tief sogar, wie er es ja mochte. Ja, und so, hoch über der geschwungenen Perlmuttfläche des Atlantiks, begriff Charlotte zum ersten Mal, wie unvorstellbar schrecklich es war, einen Gefährten zu verlieren. Frances und sie hatten das Glück gehabt, einander nicht zu verlieren, nur ihre Liebe. Wahrscheinlich verstanden die Europäer das besser als die Amerikaner. Frances und sie hatten nie den Punkt in ihrem Leben erreicht, wo mangelnde Anregung zu einem Daseinszustand wurde und danach verlangte, tiefer zu gehen, was immer tiefer überhaupt hieß. Irgendwas, das man sich ausdachte, um die Zeit zu vertreiben, die ansonsten zu langsam verging. Solche Erfindungen hatten sie beide nicht gebraucht, oder sie zumindest nicht. Das war ja alles nicht Jonathans Schuld. Er war ein großzügiger, intelligenter, liebevoller, bedürftiger Mann, liebevoller und geduldiger und anständiger, als sie tatsächlich erwartet hatte. Er mochte es, wenn man sich wohl in seiner Gesellschaft fühlte. Und das tat sie ja auch. In dieser Hinsicht war sie wie er. Aber sie wollten beide auf etwas anderes hinaus. Sie empfand ihn jetzt als ebenso angenehm wie im ersten Augenblick in dem Dachgarten mit Blick auf die fehlenden Türme, wo er jetzt wohnte. Eigentlich hatte sich seither nichts für sie verändert. Aber Jonathan, das musste der Ingenieur in ihm sein, war immer woanders hin unterwegs. Eine Zeit lang hatte sie das wohl erregt, dazu gebracht, weggehen zu wollen und zu vergessen, wer Charlotte war. Die Scheidung würde ein viel besserer, einfacherer Zustand sein, um diese Ehe zu erhalten. Das dachte sie. Um das zu durchschauen, musste sie mit einem netten Mann wie Jonathan verheiratet sein, der ihr all die erstrebenswerten Dinge bot, die er ihr bot. Sie war seit 4 Jahren von Frances Dolan geschieden und hatte nicht das Gefühl, sie hätten sich gegenseitig aus ihrem Leben verbannt, obwohl sie sich seitdem nicht mehr gesehen hatten und auch nicht in Kontakt waren. Jonathan und sie würden das besser machen. Es würde keine Ängste geben, kein Herumgrübeln, ob man jemanden für immer hängen ließ. Wenn sie verheiratet blieben, und ihr wurde gerade klar, das würden sie nicht, würde sie am Ende Dinge sagen, die sie nicht sagen wollte, schmerzhafte Dinge, wie sie sie andere hatte sagen hören. Sie würde sich verdüstern, wäre nicht länger fröhlich und unvorhersehbar und schön. Die Ehe würde sie verändern, Und das wollte sie nicht. Jonathan war erst 53. Er konnte noch jemand Tiefes finden. Oder auch nicht. Und so, während unter ihnen der Leuchtturm von Owl's Head sichtbar wurde und sich das weiß schimmernde Meer mit kleinen Segeln darauf gen Osten erstreckte, wo es grüne Inseln und anscheinend auch einen Berg gab, so war das Ende ihrer Ehe mit Jonathan Bell beschlossene Sache.